Zerrung Herr, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des Setka der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVJK, machte sich mit den Dürreschäden im Kreis Zerrung vertraut. Beim Rundgang durch die genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetriebe Budok und Gosan betonte er, dass die Partei und Massenorganisationen im Kreis die Parteimitglieder und Werktätigen zum Kampf für Dürrebekämpfung aktiv aufrütteln, alle Bewässerungsanlagen und Fahrzeuge mobil machen und konzentrieren und Brunnen und Wasserbecken effektvoll benutzen.